türmen sich Tage. Aus helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Türmen sich Tage. Jetzt geh ich so viel Gassen auf und ab. Türmen sich Tage, türmt sich das Grab. Mein Grab wird groß, mein Grab wird weit. Umfängt mich Todeshügel der Vergänglichkeit. Und immer träum ich doch im Tanzen, Tanz in Träumen, und blüh im Raume und verwelk in Räumen. Meine Augen sind ein Sehn und ein Versehn, meine Haare sind ein Wehn und ein Verwehn, meine Hände sind ein Halten und ein Fallen, meine Worte sind ein Schrei und ein Verhallen, und ach, meine Tage sind ein Versinken, die Frühe will schon dem Abend winken. Meine Rosen glühn, wenn grauer Himmel schneit, mein junger Morgen träumt in weicher Dunkelheit und habe so viel Zärtlichkeit verhaucht in viele Ohren. Wo singt, wo Lust, die ich versang, so tief verloren? Wo schwebt mein Sein, mein süß Verlieben? Wo ist mein Liebe nun, in dich hineingeliebt, geblieben? Im Gruß liegt Abschied, im Anfang Ende. Nur manchmal scheint meine Sehnsucht durch alle Wände. Ende von Türmen sich Tage.